Das WDR-Kriminalhörspiel bei Goldmann Primo. Hier ist Kaffee, Richard. Hm? Ich habe dir Kaffee gemacht. Ah ja, fabelhaft. Danke, Mandy. Hast du es bequem in deinem Sessel? Ja, danke. Soll ich dir nicht noch ein Kissen bringen oder einen Schemel? Naja, vielleicht ein Kissen. Mit dem größten Vergnügen. So. Du kannst dich konzentrieren auf deine Zeitung, ja? Die vergammelte Tapete macht dir keine Schwierigkeiten. Aber nein, solche Dinge können mir nichts anhaben. Die fleckige Decke auch nicht. Du ertappst dich nicht dabei, dass du nach oben siehst, statt auf deine Fußballresultate? Alle Schotten dicht, das ist mein Rezept. Du bist eine glückliche Natur. Ich finde es ziemlich deprimierend. Aha, du schickst Signale aus, was? Und du empfängst sie offenbar. Wann gedenkst du anzufangen? Sowas darf man nicht überstürzen, Mandy. Man muss planen, überlegen, abwägen. Und wie lang wird das Abwägestadium dauern? Einige Zeit bestimmt. Und was wägst du im Moment ab? Deine Totozahlen für Samstag? Es gehört zu den gottgegebenen Rechten eines jeden Ehemannes, sich bei Erwähnung von Tapezierarbeiten hinter seine Zeitung zurückzuziehen. Wenn ich mich nicht täusche, ist das sogar in der amerikanischen Unabhängigkeitserklärung oder so wo verankert. Oder so wo, gewiss. Jedenfalls heute ist Donnerstag. Darüber wird es zu keinem Streit kommen. Du hast die Zeitung vom letzten Sonntag vor der Nase. Das einzig wahre, die Sonntagszeitung am folgenden Donnerstag zu konsumieren. Bis dahin sind die Nachrichten ausgereift. Und die neue Elferwette ist herangereift. Das auch, jawohl. Und du schämst dich gar nicht. Ich habe ja die besten Vorsätze. Wollen wir warten, bis sie uns eine Auflage machen? Richard, wir hatten die Wahl. Neues Haus und hohe Hypothek oder altes Haus und Selbstbetätigung. Sei mal ernst, bitte. Jetzt leben wir 4 Monate hier und betätigt hast du dich bisher an der Geräteschuppentür mit einem Stück Bindfaden. Oh, du wirst noch wahre Wunder erleben. In kürzester Frist beginnt Phase 2. Nicht in kürzester Frist. Bitte Samstag. Am Samstag wird mit diesem Zimmer angefangen. Moment, Moment, Mandy. Erst müssen wir Farben, Tapeten, Vorhänge besprechen. Nicht nötig. Ich habe auch abgewogen. Hier auf jeden Fall herbstliche Farben, Grundtöne Orange und Braun und da und dort ein gezielter Tupfen Moosgrün. Es hört sich an wie eine Bühnenausstattung für Oberon. Es wird doch wunderbar, vorausgesetzt, dass die Ausführung nicht hinter der Konzeption zurückbleibt. Und diesbezüglich hegst du Zweifel? Du hast mit 12 Jahren ein Kanu gebaut. Jedenfalls behauptest du das. Und mit 18 ein Motorrad. Das hat mir zwar immer sehr imponiert, aber Richard, es ist sehr lange her. In den 2 Jahren, die wir verheiratet sind, hast du nichts dergleichen gemacht. Mangels Gelegenheit vielleicht. Aber jetzt hast du die Chance, der Welt und deiner Frau dein Geschick zu beweisen. Als dann Samstag. Du hast mich zutiefst getroffen. Du ziehst meine Fähigkeiten und obendrein meine Ehrlichkeit in Zweifel. Wenn dieses Zimmer in Ordnung gebracht und der Öffentlichkeit zugänglich gemacht ist, sonntags zwischen 2 und 5, Eintritt 5 Pence, erwarte ich eine Entschuldigung. Mit Vergnügen. Und würdest du inzwischen bitte meinen Kaffee umrühren? Du hast es schon wieder mal vergessen, Mandy. Ja, du bist faul. Ja, Stockbridge 227. Ist dort Mr. McPhee? Ja, bitte. Oi, haben Sie eine tiefe Stimme für einen 5-Jährigen? Wovon reden Sie? Wer sind Sie denn? Nicht wichtig, wer ich bin. Aber um es noch einmal zu sagen, Sie haben eine sehr tiefe Stimme für einen 5-Jährigen. Ach, was soll denn der Unsinn? Unsinn, hm? Vor 5 Jahren hat George McPhee doch noch gar nicht existiert. Oder? Er tauchte erst auf, als George Carter untertauchte. Was wollen Sie? Im Moment gar nichts, nur mich bekannt machen. Wer sind Sie? Ich bin der Mann, der jeden Moment den Strick zuziehen kann, der um Ihren Hals liegt. Es ist ja kein Verbrechen, seinen Namen zu ändern, nicht? Das tun ja viele. Richtig. Und aus den verschiedensten Gründen. Zum Beispiel, weil Ihnen Ihr Name nicht gefällt. Nur ist eigentlich gegen Carter nichts zu sagen. Was war Ihr Grund? Das geht niemandem etwas an. Naja, niemanden würde ich nicht unbedingt sagen. Da gibt es halt eins die Commercial Investment Bank, die immer noch ihre Belohnung für die Ergreifung von George Carter loswerden möchte. Und A2 natürlich die Polizei. Der Mann, der es war, der wurde ja gefasst, ne? Ein Mann wurde gefasst, es waren aber zwei, oder? Ach, so läuft der Hase. Tja, ich bedauere, wenn Sie auf Erpressung aus sind. Ich habe kein Geld. Das weiß ich. Wenn Sie Geld hätten, würden Sie kaum diesen traurigen Tabakladen betreiben. Also, was wollen Sie von mir? Nicky Sulman hatte das Geld und Nicky Sulman wurde gefasst. Aber Sie werden immer noch gesucht, Mr. Carter. Woher wissen Sie überhaupt von mir? Der Nicky, der pfeift nicht und sitzt in Durham. Oder haben Sie auch dort gesessen? Nein. Und im Übrigen, Nicky sitzt nicht mehr. Hat gestern Nacht das weitergesucht. Wie bitte? Nicky ist raus? So ist es. Und ich möchte ihn finden, bevor die Polizei ihn findet. Ja, warum denn? Meine Sache. Und Sie tun, was ich Ihnen sage. Was Sie mir sagen? Jemand, den ich überhaupt nicht kenne? Sie sind wohl nicht bei Trost. Haben Sie heute einen zu wenig beim Appell. Möchten Sie die Sollstärke wiederherstellen? Was verlangen Sie von mir? In Linkford. Arboretum Close 37. Wohnt ein junges Ehepaar namens Shepard. Richard und Amanda Shepard. Über die finden Sie mir alles heraus, was es herauszufinden gibt. Ja, was zum Teufel hat das Ehepaar Shepard mit Ihrer Suche nach Nicky Sulman zu tun? Wenn ich Sie reif genug für eine Aufklärung halte, sage ich Sie. Richard. Richard. Richard, wach auf. Richard! Was ist denn los? Da ist jemand, unten. Mann, nicht schon wieder. Doch, bestimmt. Bestimmt, ich hab's gehört. Mandy, ich brauche meinen Schlaf. Unten im Wohnzimmer ist jemand, ich schwör's dir. Alte Häuser machen komische Geräusche, vor allem nachts, wenn's abkühlt. Geh runter, sieh nach. Schön, schön. Und worauf sollen Sie es diesmal abgesehen haben? Deine Konfirmationslöffel? Oder die Lederhosen, die mir deine Mutter aus Tirol mitgebracht hat? Die Hosen waren entsetzlich teuer. Das glaube ich. Warum hüpfen die Österreicher sonst in den Dingern herum und stoßen Verzweiflungsschreie aus? Was machst du denn? Ich komm mit. Warum sollen wir zu zweit gehen? Dann geh du und ich, rolle mich rüber und halte inzwischen deine Kuhle warm. Bist du ein Feigling? Habe ich dir das noch nie gestanden? Ach, jetzt mach schon. Nur kein Gehetze. Am Fuß der Treppe steht womöglich ein maskierter, schwer bewaffneter, aggressionsbereiter Kerl, wer weiß. Und ich fühle mich unbehaglich. Ja, weil du ein Feigling bist. Nein, weil ich einen Pyjama anhabe. Es ist sehr schwierig, sich in einer Schlotterhose ohne Reißverschluss tapfer und kampfbereit zu fühlen. Dann schlüpf in die Lederhose. Da fühle ich mich doch lieber unbehaglich. Halte dich nah bei mir, Mandy, und hab Vertrauen. Warum brüllst du denn so? Ich brülle doch nicht. Du brüllst, damit der Kerl dich hört und sich davonmacht, bevor du auf den Plan trittst. Es ist garantiert niemand da. Er kann uns alles davontragen. Den Fernsehapparat, eine Kamera, alles. Hey, Meister da unten, könnten Sie nicht so freundlich sein, die 6 Tapetenrollen im Wohnzimmer davon zu tragen? Und wenn Sie Ihre Güte voll machen wollen, auch den Kübel Farbe. Du verrücktes Huhn. So, und jetzt steigen wir hinunter. Und bitte denk daran, wenn ich angegriffen werde, wirfst du dich schützend vor mich. All die Sprüche bei der Eheschließung müssen ja irgendeinen konkreten Sinn haben. Fangen wir im Wohnzimmer an? Fangen wir in der Küche an. Und wenn du dich davon überzeugt hast, dass dort niemand ist, kochst du Tee, während ich so tue, als würde ich den Rest des Hauses durchsuchen. Ich habe ja gewusst, da ist niemand. Ich glaube inzwischen, dass das Geräusch gar nicht aus dem Haus gekommen ist. Hat der Mensch Worte. Sondern aus dem Garten? Oh nein, nein. Ich denke nicht daran, mitten in der Nacht durch den Garten zu pirschen. Nur ein kurzer Blick, ob alles in Ordnung ist. Nein, Mandy, wir haben im ganzen Haus nachgesehen. Kein kaputtes Fenster entdeckt, auch sonst nichts Verdächtiges. Komm, wir gehen wieder ins Bett. Aber wenn etwas aus dem Garten gestohlen wurde? Im Garten gibt's nichts zu stehlen, außer überständigen Salatköpfen und einem Hasen aus Stein. Phase 3, ja? Wenn das Tapezieren Phase 2 ist, ist der Garten Phase 3? Bis ich mit dem Tapezieren fertig bin, ist der Garten kein Garten mehr, sondern Urwald. Zum Teufel, ja. Gehen wir wieder schlafen. Aber behalte bitte deine kalten Füße bei dir. Woher weißt du, dass ich kalte Füße habe? Weil du noch nie keine kalten Füße gehabt hast. Hey! Was ist denn das? der was zum... Oh Gott. Oh Gott. Ja, schnell, schnell. Ist doch nicht Zahltag, oder? Wissen Sie, was dort bei Ihnen im Gras liegt? Natürlich weiß ich das. Das ist ja grauenhaft. Kitschig, ja. Sobald ich eine freie Minute habe, wird er in das Haus gezerrt und verscharrt. Aber Sie können ihn doch nicht einfach verscharren. Einen kitschigen Steinhasen? Warum nicht? Ja, was heißt Steinhase? Da vorne liegt ein Mann und wie es aussieht, ist er tot. Heute ist ja nicht der 1. April. Sie haben wohl getrunken. Ja, kommen Sie doch mit, wenn Sie es mir nicht glauben. Was gibt's? Maurice Dulay behauptet, da vorne im Gras liege ein toter Mann. Ja, ganz bestimmt, Mrs. Kommen Sie mit, sehen Sie selbst. Du meine Güte, sein Kopf. Richard. Mir wird schlecht. Gehen wir ins Haus. Mandy, ein starker Kaffee mit einem starken Schuss Whisky ist gefragt. Ich rufe inzwischen die Polizei an. Willst du nicht mit irgendwas zudecken? Wir können ihn doch nicht einfach so liegen lassen. Wir lassen ihn unbedingt so liegen. Das ist der Polizei sehr viel lieber. Ja, stimmt. Das sagen sie auch immer im Fernsehen. Nur nichts anrühren. Hier ist Stockbridge 227. Verdammt nochmal, was spielen Sie da eigentlich? Wieso? Ich spiele ja gar nichts. Sie waren noch bei den Shepherds heute Nacht, oder? Ja, richtig, heute Nacht. Und da war ein Toter. Wo? Im Haus? Nee, im Garten. Ich bin über ihn gestolpert. War noch warm, das Blut an seinem Kopf. Wer war's? Wie soll ich das denn wissen? Es war ja dunkel. Womit haben Sie ihm denn den Schädel eingeschlagen? Ich? Das war doch nicht ich. Der lag doch schon da. Auf dem Rücken im Gras. Das wird eine Aufgabe, davon jemanden zu überzeugen. Ja, es ist aber wahr. Sie mit Ihrem Vorstrafenregister. Scheckbetrug, Raubüberfall, Körperverletzung. Wenn die Polizei Wind davon hätte, dass Sie sich auch nur in einer Meile Umkreis von dem Haus aufgehalten haben, wären die jetzt schon dabei, Ihre Zelle zuzumauern. Da haben Sie recht. Ich habe recht und das vergessen Sie mal nicht. Also, was haben Sie rausgefunden? Über die Shepherds? Ja. Ja, sie wohnen erst seit 3 oder 4 Monaten in dem Haus. Ein junges Ehepaar, keine Kinder. Er arbeitet in einer Steuerkanzlei und sie in der Stadtbibliothek. Und sonst? Ja, sonst ist da nicht viel. Sie scheinen wenig auszugehen. Kleingeld wahrscheinlich knapp. Aber irgendwas werden sie doch tun in ihrer freien Zeit. Ja, sie hat einen Schwung Tapetenrollen nach Hause gebracht. Sieh mal an. Also fassen Sie auf, Carter. Sie machen Folgendes. Also... Ihre Frau hat ein Geräusch gehört, Mr. Shepherd. Um welche Zeit war das? Ungefähr 2:50. Ja, und dann sind wir hinuntergegangen, um nachzusehen. Aber wir haben im ganzen Haus nichts Verdächtiges entdeckt. Haben noch eine Tasse Tee getrunken und sind wieder schlafen gegangen. Im Garten haben Sie sich nicht umgesehen? Ich habe noch gesagt, tu's doch, aber er wollte nicht. Warum nicht, wenn ich fragen darf, Mr. Shepherd? Wozu, habe ich mir gedacht. Hören Sie, Inspektor... Inspektor Frey, ich habe ja nicht gewusst, dass der da draußen liegt. Hätte ich es gewusst, wäre ich hinausgegangen. Ja, Sir. Haben Sie sich den Mann vorhin gut angesehen? Ja. Kannten Sie ihn? Nein. Und Sie haben auch keine Ahnung, wer er sein könnte? Nein. Und Sie, Mrs. Shepherd? Ich habe nicht richtig hingesehen. Es war zu... Ich verstehe. Wissen Sie, wer er ist? Wir haben eine Vermutung. Im Moment warten wir noch, was der Erkennungsdienst sagt. Ist Ihnen aufgefallen, was der Mann anhatte? Einen Regenmantel über einem blauen... Sträflingsanzug, ja. Wir vermuten, dass es sich um einen gewissen Solman handelt, der gestern aus der Strafanstalt Durham entwichen ist. Und was hatte er in unserem Garten zu suchen? Ich hatte gehofft, dass Sie mir das sagen können. Tja, also wir können es nicht. Wir können nicht sagen, was er in unserem Garten zu suchen hat und auch nicht, wie und wodurch er ums Leben gekommen ist. Was für eine Schuhgröße haben Sie, Sir? 9. Aha. Der Tote trug Größe 10. Können Sie sich erklären, woher in den Beeten unter Ihren Fenstern die vielen Fußabdrücke Größe 7 stammen könnten? Oh Gott. Ich kann es mir nicht erklären. Sie haben doch unseren Garten gesehen. Durch den kommt einer ohne Kompass und Machete eigentlich gar nicht durch. Sie scheinen nicht sehr gut darüber im Bild zu sein, was sich auf Ihrem Grund und Boden abspielt, Mr. Shepherd. So ist es, Inspektor. Schließen Sie also bitte nicht daraus, dass ich, weil sich auf meinem Grund und Boden etwas abspielt, auch damit zu tun habe. Leute kommen auf meiner Wiese zu Tode, trampeln durch meine Beete und was weiß ich, aber keiner hält es für nötig, mich zu informieren. Also ich kann Ihnen wirklich nicht weiterhelfen. Hatten Sie daran gedacht, über das Wochenende zu verreisen, Sir? Wir hatten daran gedacht, dieses Zimmer frisch zu tapezieren. Das kann sicher nicht schaden. Ganz Ihre Ansicht. So. Und wo ist dieser Milchmann? Ich glaube, er musste sich noch mal übergeben. Ach Gott, und seine Kunden sitzen jetzt alle vor trockenen Cornflakes. Der Spaß ist weg. Wieso? Ach, durch die Geschichte mit der Polizei. Ich habe mich auf das Arbeiten gefreut. Und jetzt ist der Spaß weg. Ich fand die Aussicht nie sehr berauschend. Aber was hilft's? Fangen wir an. Hast du überhaupt schon mal tapeziert? Ja, nicht richtig. Wie tapeziert man nicht richtig? Hast du die Bahnen verkehrt herum aufgeklebt? Oder richtig herum und sie sind wieder abgegangen? Oder was? Ich habe einmal meinem Vater zugesehen, als er tapezierte. Ich habe mal einem Mann zugesehen, als der auf einem Drahtseil über den Avon lief. Du wirst kein Drahtseil brauchen, wir haben eine Leiter. Darum geht es nicht. Aber zusehen und können ist zweierlei. Aber zusehen muss man auch können. Außerdem bringe ich den besten Willen mit. Zu übermäßigem Optimismus gibt mir das nicht gerade Anlass. Wo fangen wir an? Ich glaube, erst reißt man die alte Tapete ab. Wollen wir nicht besser erst die Decke streichen? Oh je, ja, die Decke. Warum? Hast du nicht genug Farbe? Ach, ganze Fässer. Aber? Kein Roller. Dann nimm einen Pinsel. Hast du einen Pinsel? Ja, natürlich habe ich einen Pinsel. Wofür hältst du mich denn? Also streichen wir die Decke mit einem Pinsel. Der ist zu schmal. Nur 3 Zentimeter breit. Ich habe ihn für den Lackanstrich besorgt. Fensterrahmen, Bodenleisten, das alles. Na schön, fangen wir mit dem Lackanstrich an. Schon, aber wenn die Deckenfarbe auf den Lackanstrich tropft, ist alles ruiniert. Sag mal, machst du das absichtlich? Natürlich nicht. Aber ich bin ein Mensch, der nur methodisch vorgehen kann. Gut, Professor. Und was stünde einer methodischen Entfernung der alten Tapete entgegen? Oh, nicht das Geringste. Dann los. Nur haben wir keine Spachtel. Du tust das doch mit Absicht, du Ass. Mitnichten. Aber du siehst ja, was passiert, wenn man nicht reimt. Wenn du mir Zeit gelassen hättest, alles gründlich abzuwägen und vorzubereiten, hätte ich die notwendigen Utensilien parat. Ach, Richard, du hast mir versprochen, dass wir heute anfangen. Habe ich auch. Verflucht, Mandy, es tut mir leid. Schuld ist der Kerl, der sich in unserem Garten umbringen lassen musste. Ich wollte einen Roller kaufen und ich wollte Spachteln kaufen und ich habe es prompt vergessen. Es ist wirklich gemein. Sicher, Leute laufen aus Gefängnissen davon und werden umgebracht und stellen weiß Gott was an. Aber was haben wir damit zu tun? Wir wollten nichts als in Frieden unser Wohnzimmer tapezieren. Ach komm, wir gehen in die Stadt und besorgen, was wir brauchen. Und ich spendiere einen Kaffee. Ich weiß schon, warum ich so gern mit dir verheiratet bin. Du verwöhnst mich so. Meine Großzügigkeit wird auch noch einmal mein Ruin sein. Aber morgen früh fangen wir wirklich an. Unbedingt. Der Wecker hat noch nicht ausgeklingelt, schon bin ich aus dem Bett. Morgen ist Sonntag. Ich stelle ihn auf 11. Na ja, so zu übertreiben brauchen wir es auch nicht. Also, was ist Ihre Meinung, Sergeant Lewis? Es gibt eine Reihe von Möglichkeiten, Sir. Oh ja, aber wie ich Sie kenne, haben Sie sie bereits nummeriert. Fangen Sie mit 1 an. Solomon wurde vor 5 Jahren wegen eines Bankraubs eingelocht. 2 Punkte wurden nie geklärt, wohin das Geld verschwunden ist und wer sein Komplize war. Shepard? Möglich. Größe, Körperbau, Haarfarbe und Alter passen. Passt nur alles auf viele andere auch. Ja, aber nur bei ihm lag Solomons Leiche im Garten. Und wie ist es dazu gekommen? Solomon hat sofort nach dem Ausbruch seinen früheren Komplizen aufgesucht und seinen Anteil an der Beute verlangt. Shepard verpasste ihm als Antwort einen Schlag auf den Kopf. Und legte die Leiche dann zur gefälligen Besichtigung in seinen Garten. Naja, hochzuspielen zahlt sich ja nicht selten aus. Und er hat das Risiko vermieden, bei der Beseitigung der Leiche erwischt zu werden. Den Job haben wir für ihn erledigt. Er scheint mir nur nicht ganz der Typ zu sein. Mir auch nicht, Sir. Aber ist er so harmlos und lässig, wie er sich gibt? Oder ist er in Wirklichkeit ein ganz ausgekochter Bursche? Das wird man noch sehen müssen. Und seine Frau? Ich kann mir nicht vorstellen, dass sie etwas weiß. Wahrscheinlich hat sie ihn noch gar nicht gekannt zur Zeit des Überfalls. Es gäbe natürlich auch die simple Möglichkeit, dass alles so war, wie er sagt. Ein Geräusch in der Nacht, dem er in seiner nonchalanten Art nachgegangen bzw. nicht nachgegangen ist, und am frühen Morgen die Entdeckung der Leiche durch den Milchmann. Denkbar, Sir. Durchaus denkbar. Es würde sich nur nicht ganz reimen. Sie hatten in Ihrer früheren Dienststelle mit dem Fall Solomon zu tun, nicht wahr? Ja, Sir. Und das war eine sehr unbefriedigende Geschichte. Inwiefern? Na, es war eben nichts aus Solomon herauszukriegen. Er hat nur immer amüsiert gegrinst. Na, das ist ihm jetzt vergangen. Also schön, ich kann mir Ihre Einschätzung von Shepard bisher nicht zu eigen machen, Louis. Und Sie werden auch kaum der Meinung sein, dass wir genügend gegen ihn in der Hand haben, um ihn uns zu holen. Aber nutzen Sie Ihre Kenntnisse von damals aus und ermitteln Sie weiter. Jawohl, Sir. Sag mal, muss diese Enthaarungscreme auf dem Waschbord im Badezimmer liegen, Mandy? Warum? Ich habe sie gerade als Zahncreme benutzt. Und jetzt hast du Angst, du verlierst die Haare auf deinen Zähnen. Keine Sorge, die wachsen schnell wieder nach. Was siehst du mich denn so an? Ich habe gerade daran gedacht, was meine Mutter damals zu meinem Vater sagte, nachdem sie dich kennengelernt hatte. Ein charmanter junger Mann, hochintelligent und trotzdem fabelhafter Manieren. Nein, nein. Schön wie ein junger Gott. Nein, nein, nein. Sie hat gesagt, du würdest sie an ihren Vetter Arthur erinnern. Der hätte dieselben verkniffenen Augen. Aus der Tatsache, dass meine Augen relativ nah zusammenstehen, ergibt sich noch lange nichts Verkniffenes. Nahe zusammenstehende Augen können vielerlei bedeuten. Seelische Tiefe, Leidenschaftlichkeit, Gefühlsreichtum. Im Fall von Vetter Arthur war es Verkniffenheit. Er hat 8 Jahre gesessen wegen Veruntreuung von Ruderclub-Geldern. Großer Gott, in was für eine Familie habe ich da eingeheiratet? In eine höchst passende allem nach. Was heißt das im Einzelnen? Als ob du das nicht wüsstest. Aber ich will mal lieb sein und unterstellen, dass du nicht kriminell motiviert warst, sondern einem Anfall deines merkwürdigen Humors erlegen bist. Also Humor habe ich ja vielleicht, aber ein Hellseher bin ich nicht. Du sprichst wovon? Von der Tapete. Okay, ich bin mit Verspätung aufgestanden. Aber ich fange an, sobald mir mein Frühstück serviert worden ist. Sie sind weg. Weg? Wer? Was? Die Rollen. Was hast du mit ihnen angestellt, Unschuldsengel mit den großen Augen? Angestellt? Plappere mir nicht alles nach wie ein Papagei. Wo hast du sie versteckt? Also, du wirst es nicht glauben. Dann spar dir deine Worte und sag mir nur, wo sie sind. Wenn ich nur wüsste, wovon du sprichst. Richard! Es ist wahr. Als ich sie das letzte Mal gesehen habe, lehnten sie in der Ecke im Wohnzimmer. Dann komm mal bitte mit. In der Ecke, ja? Ja. Lehnen sie dort vielleicht? Hier ist lauter Schmutz auf dem Boden. Wo? Hier unter dem Fenster. Das sieht ja heiter aus. Ja, und da, das Fenster. Das hat jemand aufgestellt. Das Holz ist zersplittert. Mit anderen Worten, bei uns ist eingebrochen worden heute Nacht. Scheint so. Komm, wir sehen mal nach, was sonst noch mitgegangen ist. Aber wozu holt sich jemand ein Bündel Tapetenrollen? Um den Fernsehapparat einzuwickeln, loskommen. Sollten wir nicht die Polizei anrufen? Erst sehen wir uns um, aber nichts anrühren. Aber Richard, dass jemand hier im Haus war, in unserem Haus, während wir geschlafen haben? In Zukunft werde ich ein Auge offen halten müssen beim Schlafen. Nicht ganz leicht, wenn eins so nah beim anderen steht. Und sonst vermissen Sie nichts? Nur die Tapetenrollen. Der Dieb war ein Profi. Kein großer Könner, aber doch wohl ein Profi. Andererseits, Profis stehlen keine Tapeten. An Tapeten denken die höchstens, wenn sie im Knast stecken und sie gern mal wechseln würden. Na, wie erklären Sie sich dann das Ganze? Ja, möglich zum Beispiel, dass er betrunken war und einfach zum Vergnügen reingeklettert ist. Und die Tapeten? Hat er als Souvenir mitgehen lassen. 6 dicke Rollen? Ja, sehr betrunken. Glauben Sie, dass der Einbruch was mit der anderen Sache zu tun hat? Solman? Nee. Wer das war, wissen Sie noch nicht. Nee, das glaube ich weniger. Wir recherchieren in 2 Richtungen, aber es hat sich noch wenig ergeben. Fest steht, dass Solman in Durham einen Wagen gestohlen hat und ihn 1 Meile von hier stehen gelassen hat. Das ist das Konkreteste bisher. Na, nicht sehr angenehm zu wissen, dass jemand in unserem Garten umgebracht wurde und dass ein Dieb im Haus war, während wir schliefen. Das kann es einem verleiden. Kann einem was verleiden? Na, hier zu leben. Ich würde am liebsten meine Sachen packen und ausziehen. Aber davon will mein Mann nichts wissen. Wie lange wohnen Sie denn schon in dem Haus? Seit 4 Monaten. Vor uns gehört es einer alten Dame, Mrs. Wilkinson. Sie hat früher vermietet, zum Schluss aber allein gelebt. Also mir gefällt's. Mit dem Garten. Der Garten ist die reinste Wildnis. Das ist doch das Schöne. Wissen Sie, ich werde bald pensioniert und wir leben in einer Wohnung. Das Haus hier wäre genau das Richtige für mich. Alles anstreichen, den Garten herrichten. Ich beschäftige mich gern mit sowas. Ist das Ihr Ernst? Oh ja. Sie haben sich aber nicht dafür interessiert, als es zum Verkauf stand. Hab vermutlich die Anzeige verpasst. War das Mitte März? Mhm. Na, sehen Sie, um die Zeit hatte ich eine Operation und lag im Krankenhaus. Ja, ich werde es meinem Mann erzählen. Ich hätte gar nicht davon gesprochen, wenn Sie nicht gesagt hätten, dass Sie sich nicht mehr wohlfühlen hier. Ich würde Ihnen die Summe zahlen, die Sie bezahlt haben, und natürlich etwas dazu für die Mühe, die Sie inzwischen sich hier schon gemacht haben. Ich glaube nur nicht, dass mein Mann es hergeben wird. Wir haben so lange gesucht, bis wir das Richtige gefunden haben. Ja. Er sagt, aus dem Haus bringt man ihn nur wieder heraus mit den Füßen voran. Das wollen wir ja nicht erleben, nicht? Tja, also ich schicke jetzt mal meine Fingerabdruckleute vorbei, wollen mal sehen, ob sich was findet. Hat der Schuhgröße 7 getragen? Wer, der Einbrecher? Ja, hat der Schuhgröße 7 getragen. Puh, hab mich draußen noch nicht umgesehen. Dem Dreck nach müssen sich im Beet Spuren finden. Warum? Noch nur, weil Inspektor Frey sagte, nach dem Mord hätten sich Abdrücke Schuhgröße 7 gefunden. Wendy! Warum erschrickst du denn so? Hast du gesehen? Wir werden beobachtet. Nein. Wieso? Da ist ein Kerl. Jetzt hat er sich wieder versteckt. Ich sehe ihn jetzt schon zum dritten Mal. Er steht auf der anderen Straßenseite und starrt zu uns rüber. Ach, das ist sicher einer von den Typen, die sich bei solchen Gelegenheiten immer einfinden. Hat in der Zeitung von dem Mord gelesen, ist auf die Beerdigung gegangen und macht jetzt Tatortbesichtigung. Die sind harmlos. Er ist da unheimlich. Er sieht doch so komisch aus. Lange Haare, starre Augen. Er ist bestimmt harmlos, glaub's mir. Wie kann man sowas behaupten? Vielleicht ist er der Mörder. Vielleicht ist er verrückt. Er starrt und starrt. Mandy, nimm dich zusammen, Liebling. Der Mann kann doch auch auf jemanden warten, oder was weiß ich. Also mir macht er Angst. Ja, soll ich mal hingehen und mit ihm reden? Okay, ich frage ihn, was er hier macht. Nein, nicht! Vielleicht ist er gefährlich. Ach, aber was? Ich bin gleich wieder da. Stockbridge 227. Hallo, Carter. Gut, dass Sie anrufen. Ich möchte Sie treffen. Warum? Ja, ich habe Ihnen einiges zu sagen. Na dann mal los, sagen Sie es. Ja, ich möchte Sie aber treffen. Zu gegebener Zeit. Sie haben mir nicht gesagt, dass das Nicky Sulman war, der da im Garten lag. Was hätte es geändert? Nicky war ein Freund von mir. Er hat Sie beim letzten Mal um Ihren Anteil behumst. Vielleicht, aber... Aber mit Ihnen bin ich fertig, möchte ich Ihnen sagen. Es war ja dumm genug von mir, dass ich Sie überhaupt angehört habe. Fertig, Carter? Was heißt fertig? Wir haben ja kaum erst angefangen miteinander. Fertig, habe ich gesagt. Ach, Sie können ja gar nicht beweisen, dass ich etwas mit dem Bankjob zu tun hatte. Was haben Sie denn in der Hand? Nichts. Na eben. Nichts, was vor Gericht genügen würde, aber das ist ja auch nicht nötig, oder? Was soll denn das heißen? Wenn ich beweisen kann, dass Sie Nicky Sulman umgebracht haben. Ich habe Nicky Sulman nicht umgebracht. Mit einem Strafregister wie dem Ihren und all Ihren Fußabdrücken rund um die Leiche und wenn man weiß, dass Sie Komplizen waren, wer soll Ihnen das glauben? Sulman bricht aus dem Gefängnis aus, Sie treffen sich, Streit, Handgreiflichkeiten, ein Toter. Aber ich habe ihn nicht umgebracht. Ich habe es ja sogar erst aus der Zeitung erfahren, dass er es war. Machen Sie sich nicht lächerlich, wir vertrödeln nur unsere Zeit. Was wollen Sie von mir? Was haben Sie mit den Tapetenrollen gemacht? In den Fluss geworfen. Gut, jetzt habe ich einen größeren Auftrag für Sie, Carter. Shepard und seiner Frau muss etwas zustoßen. Etwas zustoßen? Ja, und etwas Ernstes. Etwas Todernstes. Sie sind ja wohl verrückt. Sie können doch nicht einfach hingehen und Leute umbringen. Ich nicht, Sie. Sie tun es. Ich werde mich hüten. Ich meine, was ich sage. Dass ich Sie bei Bedarf wegen Mordes an Nicky Sulman kassieren lasse. Im Übrigen bin ich bereit, 50-50 mit Ihnen zu machen. Die Hälfte steht mir sowieso zu. Wo ist das Geld? Das weiß ich nicht. Und Sie werden es nie wissen, wenn Sie nicht genau tun, was ich Ihnen sage. Zweierlei. Es ist mir egal, wie Sie es anstellen, nur muss es bald passieren und es muss wie ein Unfall aussehen. Schön. Ein Bekannter von mir könnte Ihren Wagen präparieren. Sie haben keinen Wagen und Bekannte kommen nicht in Frage. Wenn ein Wort durchsickert, sind Sie dran. Ich hab sowas noch nicht gemacht. 50.000. Okay. Aber eins noch. Ja? Ich will Sie treffen. Das Ganze gefällt mir nicht. Dieses Angerufe. Nichts als eine Stimme. Macht Sie unsicher, ja? Ich will wissen, wer Sie sind. Ja, ich habe das Gefühl, wir kennen uns. Ich weiß nur nicht, von wann und wo. Einverstanden. Aber erst, wenn die Shepherds ihren Unfall gehabt haben, danach rufe ich Sie an. Ziehen Sie es nicht zu lange hin. Ebenfalls. 3 Tage und nicht länger sehe ich mir die Todesanzeigen sehr genau an. An die Arbeit, Carter. Ach. Wälz dich doch nicht dauernd herum, Mandy. Du hast mir schon zweimal die Decke weggezogen. Ich kann nicht schlafen. Ach, wieder ein eingebildeter Speer? Tut mir leid, ich habe Angst. Schade, dass er nicht mehr da war, als ich mit ihm unterhalten wollte. Er hat sich auf Nimmerwiedersehen verzogen. Wer sagt das? Weißt du, ob er nicht jetzt draußen ist und einzusteigen versucht? Was ist denn mit dir los, Liebling? Du hast ihn schließlich nicht gesehen, oder? Langes, schwarzes Haar, starre Augen. Gut, mit so einem geht man nicht unbedingt durch den dunklen Wald, aber... Und so ein Stirnband trägt er. Wie ein Indianer. Das macht ihn auch noch nicht zum Verbrecher. Lass uns das Haus verkaufen, Richard. Dieser Sergeant Lewis nimmt es auf der Stelle. Unser Superhaus? So eins finden wir nie wieder. Ich glaube nicht, dass ich mich hier noch mal wohlfühlen kann. Ich komme nicht mehr zur Ruhe. Ich kann nicht mehr schlafen. Das geht vorüber, Mandy. Seit 3 Nächten habe ich kein Auge mehr zugetan. Dann zeig dich mal bei Dr. Roberts. Wozu? Der hat noch nie eine andere Beschwerde richtig diagnostiziert als eingetretenen Tod. Sehr gut. Muss ich mir merken. Können wir uns einen zweiten Satz Tapeten leisten? Ohne weiteres. Ich besorge sie morgen. Und dann klebst du sie wunderschön an? Mhm. Makellos. Vom Boden bis zur Decke. Mein Onkel hat mal sein Esszimmer tapeziert. Als er fertig war, hatte die Wand lauter Blasen. Er sagte, wartet ab. Morgen früh, wenn die Tapete trocken ist, sind die Blasen verschwunden. Und so war es dann auch. Alles glatt. Bei uns hat mein Vater einmal ein Zimmer tapeziert und nachher war eine Riesenblase an der Wand. Er hat auch gesagt, die ist bis morgen verschwunden. Und? Sie war noch nicht verschwunden, als 3 Tage später die Nachbarin kam und fragte, ob ihre Katze gesehen hätte. Du Schwindler. Oh, hey, Vorsicht, du rammst mir schon wieder einen Lockenwickler in die Nase. Ach, entschuldige. Musst du die Dinger benutzen? Mhm. Jeden Abend gehe ich mit einem bunten Igel ins Bett. Oh, ich glaube, sie blutet. Der, was? Meine Nase. Oh, die ist... Mandy? Was? Riechst du auch was? Was? Rauch. Ich rieche nichts. Nichts putzt die Nase so gut durch wie ein Lockenwickler. Ich sehe mal nach. Mandy! Um Gottes Willen, hier ist alles voll Qualm. Wo kommt er denn? Ich weiß nicht. Zieh dir was an, schnell. Ich versuche zu telefonieren, schnell. Herein. Sie wollten mich sprechen, Sir? Ach ja, Tewitt. Sagen Sie, was wollen Sie darstellen in dieser Aufmachung? Einen Arbeiter der Stadtwerke. Mit Stirnband und Fransenhemd? Sehen ja aus wie ein Indianerhäuptling. Gibt's denn keine passendere Gewandung? Die Leute tragen schon seit Jahren keine blauen Overalls mehr, Sir. Ich war immer der Meinung, dass man bei einer Observierung möglichst wenig auffallen sollte. Ich habe darüber eine Theorie, Sir. Oh ja, ohne Zweifel. Mir scheint, möglichst wenig aufzufallen, ist der sicherste Weg, ausgemacht zu werden. Ich meine, wir sollten es darauf anlegen, aufzufallen, um sofort als harmlos abgetan zu werden. Ich beschäftige mich sehr mit diesen Dingen. Wer nimmt mich in dieser Verkleidung ernst, Sir? Die Frage ist berechtigt, Jude. Also, Sie observieren diesen Mr. Shepard, richtig? Ja, Sir. Sie wissen von dem Brand in seinem Haus heute Nacht? Ja, Sir. Es soll aber nichts Ernstes gewesen sein. Rauch und Gestank von Paraffinöl getränkten Lumpen, die in der Küche gekokelt haben. Ihnen ist nichts aufgefallen, während Sie das Haus beobachteten? Es hat sich niemand in der Gegend herumgetrieben? Nein, Sir. Aber ich darf bemerken, Sir, dass es meine Aufgabe war, Mr. Shepard zu beobachten, nicht das Haus. Als er zur Arbeit ging, bin ich ihm gefolgt. Und er hat uns nicht den Gefallen getan, zum Beispiel einen Kanister Paraffinöl oder sonst etwas Passendes nach Hause zu bringen? Nein, Sir. Aber das ist andererseits ein typisches Element dieses Falls. Was? Dass nichts passt. Ein Mord, ein Einbruch, ein Brand und keine Rede von irgendeinem Zusammenhang. Der Zusammenhang ist Shepard. Er ist das verbindende Glied. Sie meinen, er steckt dahinter? Das meint Sergeant Lewis. Er meint, dass Shepard Solmans Komplize bei dem Bankraub war. Und der Mord das Resultat einer Auseinandersetzung zwischen Ganoven. Er glaubt, der Einbruch und der Brand sollten nur das Wasser ein bisschen trüben. Merkwürdig, Sir. Ich habe gehört, Sergeant Lewis hatte damals mit dem Fall zu tun? Ja. Ich habe nämlich die Zeitungsberichte nachgelesen und den Augenzeugenaussagen nach scheint der zweite Beteiligte ein auffallend kleiner Mann gewesen zu sein. Mr. Shepard ist gut mittelgroß. Sergeant Lewis macht im Allgemeinen keine derartigen Schnitzer. Naja, wie dem auch sei, er hat eine ausgesprochen gute Nase. Vielleicht hat Shepard eben doch damit zu tun. Sie haben morgen Ihren freien Tag, wie? Ja, Sir. Und vielleicht denken Sie sich bis übermorgen eine neue Verkleidung aus. Bestimmt, Sir. Stockbridge 227. Sie armen armseliger, bescheuerter Pfuscher. Ich kann nichts dafür. Wie kann ein Mensch ahnen, dass Sie aufwachen würden? Indem er seinen Kopf benutzt. Der ist nicht nur dazu da, dass die Ohren nicht runterfallen. Man kann nicht gesunde Menschen per Feuer umbringen, wenn man sie nicht vorher bewusstlos macht. Ja, das dürfte stimmen. Sie sind ja noch dümmer, als ich dachte. Dass Sie Murks gemacht haben, hat mich allerdings kaum überrascht. Nur haben Sie um ein Haar alles ruiniert. Das verstehe ich nicht. Sie wollten mich treffen. Richtig. Also, in einer halben Stunde an der Ecke Ferndale Road und Oakley Crescent. Ferndale Road. Aber nicht aufschreiben, Herrgott, nochmal. So viel wird doch noch in Ihrem Gehirn Platz haben. Also, in einer halben Stunde. Steigen Sie ein. Ich warte auf jemanden. Rein! Sie sind das. Feines Versteckspiel, muss ich sagen. Halten Sie die Klappe. Eigentlich war er ja sehr süß. Wer? Der Versicherungsonkel. Ja, hat die Enttäuschung, dass wir nicht wegen einer neuen Police gekommen wären, tapfer getragen. Bis sein Gesicht immer länger wurde, als der Brand aufs Tapet kam. Und bei dem Stichwort Öllumpen hätte er fast zu weinen angefangen. Dass er fast geweint hätte, das war doch später. Als dir die brennende Zigarette auf seinen Teppich fiel. Na, sowas passiert. Aber nicht in den Büros von Versicherungsdirektoren. Das Schlimme mit dir, Richard, ist eben, dass du auf die Gefühle anderer Menschen überhaupt keine Rücksicht nimmst. Ich weiß mal wieder nicht, wovon du sprichst. Du hast ununterbrochen das Feuerzaubermotiv vor dich hingesummt. Hast du nicht seinen verzweifelten Blick gesehen? Das habe ich gar nicht gemerkt. Aber wenn ich einmal auf ein bestimmtes Thema fixiert bin, kommen mir eben laufend Assoziationen. Und ebenso musstest du ihm auch verpassen, dass seine Sekretärin eine alte Flamme von dir ist. Was, habe ich das gesagt? Zweimal sogar. Na bitte, ich habe es wirklich nicht gemerkt. Jedenfalls hält er dich jetzt garantiert für einen Pyromanen. Aber ich hasse Feuer. Ich weiß. Du bringst es ja nicht einmal über dich, morgens das Gas fürs Teewasser anzuzünden. Und schaut sie mal, Polizei, Wagen, Hunde vor unserem Haus? Rasch, da ist wieder was passiert. Wachmeister, was ist hier los? Bitte gehen Sie weiter, Sir. Aber wir wohnen hier. Sind Sie Mr. Shepard? Ja. Wir würden sich bitte dort hinüber bemühen. Sergeant Lewis wartet schon auf Sie. Tut mir leid, Sir, dass ich Sie holen lassen musste. Ich weiß, eine Partie Golf ist Ihr einziges Vergnügen in der Woche. Oh, es ist eine Strapaze, der ich mich nur unterziehe, um den Strapazen der Woche gewachsen zu sein. Sie haben ja gehört, Sir. Shepard schon wieder. Ja. Wo ist er? Im Verhörzimmer. Seine Frau habe ich nach Hause geschickt. Die hätten Sie besser auch gleich hier behalten. Naja, wir können sie uns holen, wenn wir sie brauchen. Also, was war los? Ein anonymer Anrufer hat uns verdächtige Geräusche im Haus Shepard gemeldet. Mhm. Die Männer des Streifenwagens, die in 3 Minuten an Ort und Stelle waren, fanden im leeren Haus eine Leiche in der Diele. Schon identifiziert? Die Bestätigung liegt noch nicht vor, Sir, aber ich glaube, es ist ein gewisser Carter, ein früherer Freund von Nicky Solman, von dem allerdings seit Solmans Verhaftung jede Spur fehlte. Ein Freund von Solman, aha. Alter Komplize, Sir. Wie wurde der Mann umgebracht? Durch mehrere Schläge auf den Kopf mit einem stumpfen Instrument. Hat sich das Instrument gefunden? Ja, Sir, ein Hammer. Er lag neben der Leiche. Shepard erklärt, er gehöre ihm. Fingerabdrücke? In Arbeit. Es durften sich kaum andere finden als die von Shepard. Und was hat Shepard zu der Sache zu sagen? Er gibt an, er sei heute Morgen mit seiner Frau wegen des Brandes bei der Versicherung gewesen und habe anschließend einen langen Spaziergang mit ihr gemacht. War also einer endlich mal nicht im Kino. Wie erfreulich. Bitte? Nichts, Sir. Haben Sie bei der Versicherung angerufen? Ja, Sir. Mr. und Mrs. Shepard waren dort bis kurz nach 10 Uhr. Und wann ist der Mord passiert? Gegen 11:45. Jedenfalls kam der Anruf gegen 11:48. Was ist Ihre Meinung, Sergeant? Die hat sich nicht geändert, Sir. Carter dürfte in der einen oder anderen Form mit in den Banküberfall von Shepard und Solman verwickelt gewesen sein. Das Übrige erklärt sich von selbst. Ja. Na, dann werden wir uns nochmal mit Shepard unterhalten. Sir, ich würde mich gern eine halbe Stunde absentieren. Ich möchte noch etwas checken. In Ordnung. Oh, Sergeant Lewis. Darf ich reinkommen? Ja, natürlich. Wo ist mein Mann? Was haben Sie mit ihm angestellt, Sergeant? Tja, wir haben gar nichts mit ihm angestellt, Mrs. Shepard. Warum bringen Sie ihn dann nicht zurück? Tja. Man kann nicht behaupten, dass seine Lage sehr rosig ist. Aber er hat doch nichts getan. Das glaube ich Ihnen. Und deswegen bin ich gekommen. Vielleicht kann ich Ihnen helfen. Oh, Sergeant, bitte, ja. Es ist so schrecklich, was sich hier in den letzten Tagen abgespielt hat. Für wen hält man Richard denn? Er ist doch nicht der Mensch, der mit Verbrechern umgeht. Mrs. Shepard, ich muss Ihnen was erklären. Ja. Vor 5 Jahren wurden bei einem Bankraub von 2 Gangstern 100.000 Pfund erbeutet. Einer von ihnen, Nicky Solomon, wurde gefasst 6 Wochen später. Während der 6 Wochen hielt er sich in diesem Haus versteckt. Hier? Er hatte bei der alten Dame, der das Haus vor ihnen gehörte, ein Zimmer gemietet. Die Beute wurde aber bis heute nicht gefunden. Sie sehen also, wie es für Ihren Mann steht. Das sehe ich nicht. Wieso? Solomon begab sich nach seinem Ausbruch aus dem Gefängnis auf schnellstem Weg hierher und wurde in Ihrem Garten umgebracht. Und dieser Mord heute Vormittag? Wir nehmen an, dass dieser Carter damals auch in irgendeiner Form in den Überfall verwickelt war. Aber was hat das alles mit meinem Mann zu tun? Wenn Ihr Mann mit Solomon und Carter im Geschäft war, gehört ihm das erbeutete Geld jetzt allein. Aber wir haben ja gar kein Geld. Wir haben mühsam die Anzahlung für das Haus aufgebracht und den Betrag für die dringendsten Instandsetzungsarbeiten. Und alle unsere Möbel sind gebraucht gekauft oder auf Abzahlung. Tja, Mrs. Shepard. Dann müssen Sie beweisen, dass Sie von dem Geld nichts wissen. Wie soll ich das beweisen? Indem Sie mir helfen, es zu finden. Soll es denn hier sein? Es ist hier. Denken Sie doch mal nach, Mrs. Shepard. Wo sind Winkel und Ecken in diesem Haus, in denen man etwas verstecken würde? Einen kleinen Koffer? Eine Aktenmappe? Ja, auf dem Speicher natürlich. Ach nein, Unsinn, den haben wir ja isolieren lassen, als wir einzogen. Da wäre man auf sowas gestoßen. Unter den Dielen in den Zimmern? Die sind zum Teil entfernt worden, als die Heizung eingebaut wurde. Aber meines Wissens hat sich da auch nichts gefunden. Tja, der Garten käme natürlich in Frage. Dann lassen wir den fürs Erste außer Betracht. Wir nehmen uns jetzt am besten systematisch Zimmer für Zimmer vor. Fangen wir oben an, ja? Mhm. Und Sie vergessen nicht, Mrs. Shepard, dass Erfolg oder Nichterfolg dieser Suche sich unmittelbar auf die Dauer der Abwesenheit Ihres Mannes auswirken wird. Herein. Sir? Was gibt's, Stuart? Und Gott sei Ihnen gnädig, wenn es nichts Wichtiges ist. Sie wissen, dass Sie mich aus dem Verhör mit Shepard geholt haben. Ja, Sir. Also. Sie erinnern sich an unsere letzte Unterhaltung, Sir. Mehr an Ihren Anblick in dem Indianerkostüm als an Ihre Worte, Stuart. Es war nach dem Brand bei den Shepards. Sie haben mich gefragt, ob ich jemanden gesehen hätte, der sich ums Haus herumgetrieben hat. Ja, das hört sich nach einer Frage an, die ich gestellt haben könnte. Ich habe gesagt, nein. Aber ich war ja auch nicht immer da. Mein Auftrag lautete, Mr. Shepard zu beobachten, nicht das Haus. Stuart, habe ich Ihnen verständlich gemacht, dass meine Zeit knapp ist? Jawohl, Sir. Was ich sagen wollte, ist, heute Morgen habe ich mich entschlossen, das Haus zu beobachten. Ich habe mir gedacht, vielleicht ist nicht Mr. Shepard das verbindende Glied, sondern das Haus. Ich denke, Sie haben heute Ihren freien Tag. Ach, ich hatte nichts Spezielles vor. Und haben heute Morgen das Haus beobachtet. Als städtischer Arbeiter? Als Verkehrszähler. In Dressurreiteraufmachung mit schwarzem Zylinder und rotem Rock? Nein, Sir. Als Sherlock Holmes mit weitem Mantel und Reisemütze? Mit diesem T-Shirt. Manchester United und Tropenhelm. Nicht mehr als Indianer. Gott sei's gedankt. Und was gibt es zu berichten? Ich weiß nicht, wie ich Ihnen das sagen soll, Sir. Hewitt, meine Zeit ist knapp. Ja, Sir. Also, während ich da stand und beobachtete, kam ein Auto mit 2 Männern an. Was Sie nicht sagen. Ein Unbekannter, ein kleiner Mann. Und? Das ist es ja, Sir. Das ist was, Wachtmeister Stuart? Und Sergeant Lewis. Sie sind sich über die Bedeutung dessen, was Sie da sagen, im Klaren? Ja, Sir. Etwa 10 Minuten lang waren Sie zusammen im Haus. Dann fuhr Sergeant Lewis allein wieder ab. Und warum sagen Sie mir das erst jetzt? Ich wusste ja nicht, dass dieser Carter umgebracht worden war. Das habe ich eben erst erfahren. Ich hatte mir dazwischen mal eine Stunde freigegeben. Wo ist Sergeant Lewis im Augenblick? Ich weiß es nicht. Er hat gesagt, er wolle noch irgendwas checken. Mr. Shepard ist hier bei uns, nicht wahr? Ja. Aber seine Frau ist allein zu Hause. Lassen Sie einen Wagen kommen, Jude. Rasch! Wir nehmen Shepard mit! Jetzt fällt mir wirklich nichts mehr ein, Sergeant. Er muss es eben doch anderswo versteckt haben. Es sei denn... Was? Ihr Mann und Sie haben es bereits gefunden, es ihrerseits anderswo versteckt und warten jetzt nur hier ab, bis die Luft wieder rein ist, um es dann fröhlich ausgeben zu können. Aber nein! Nein! Oder auch nicht auszuschließen? Sie persönlich haben Carter umgebracht, in der richtigen Annahme, dass Ihr Mann dafür belangt und lebenslänglich hinter Gitter geschickt würde. Freie Bahn für Sie. Ich liebe meinen Mann, Mr. Lewis. Wir sind nicht von dieser Art. Wir sind gar nicht imstande, so zu denken. Was machen Sie da? Ich fülle dieses Waschbecken mit Wasser. Warum? Um ein Experiment durchzuführen. Es interessiert mich festzustellen, wie lange ich Ihren Kopf hineinhalten muss, bevor Sie Ihren Geist aufgeben. Sie sind verrückt. Verrückt? Das glaube ich manchmal selbst. Aber Sie sind doch Polizeibeamter. Nicht mehr lange. Und schon lange nicht mehr. Also, Mrs. Shepherd, wo ist das Geld? Ich weiß es nicht. Ich schwör's Ihnen. Sagen Sie es mir, Mrs. Shepherd. Alles Geld in der Welt wiegt den Tod nicht auf, meinen Sie nicht? Ich weiß es nicht. Wenn ich es wüsste, würde ich es Ihnen sagen. Bleiben Sie weg. Nein, nein, lassen Sie mich. Bitte, bitte. Zum letzten Mal, Mrs. Shepherd. Wo ist das Geld? Machen Sie die Tür auf, Sergeant Lewis, sofort! Wenn er ihr etwas angetan hat, bringe ich ihn um! Soll ich Sie eintreten, Sir? Weg da, das mache ich selbst! Rasch hinein! Mandy! Mandy! Mandy! Wie soll man sich da entschuldigen? Sparen Sie sich die Mühe, Inspektor. Ich fühle mich wie ein Schaf, das entdeckt hat, dass der Schäferhund ein Wolf ist. Ja. Es kommt natürlich vor, dass Polizisten Versuchungen erliegen, aber... Das muss er die ganzen Jahre über geplant haben. Ja. Verstehen Sie, Lewis hatte damals mit dem Fall zu tun und wusste, dass Solman zwischen dem Banküberfall und seiner Verhaftung hier gewohnt hat. Er war überzeugt, dass das Geld irgendwo hier versteckt worden war und spekulierte darauf, das Haus eines Tages kaufen zu können. Ja, stattdessen haben wir es gekauft. Ja. Weil er mit einem durchgebrochenen Blinddarm einen ganzen Monat im Krankenhaus lag. Und genau in der Zeit die alte Dame starb und das Haus auf den Markt kam. Und jetzt hat er sich den Versuch, anders an das Geld heranzukommen, zwei Morde kosten lassen. Dabei scheint es hier gar nicht zu sein. Also ich gebe zu, Richard, langsam sieht es anders aus. Ich hab dir ja gesagt, aus dieser Wildnis mache ich einen Garten Eden. Ich weiß nicht, ob mir der Garten Eden als erstes einfallen würde. Sondern? Panzerwagen-Übungsgelände. Ich habe nur umgegraben. Und so wunderbar gleichmäßig wie? Hier fällt man in ein Loch, dort in einen Graben. Wart's ab, bis ich fertig bin. Ich verstehe nicht, warum du überhaupt angefangen hast. Der Boden ist doch viel zu trocken, hart wie Zement. Du bist der einzige Gärtner in weitem Umkreis, der sein Rosenbeet mit einem Pickel bearbeitet. Es ist ein bisschen mühsam, aber daran siehst du, was für einen tüchtigen Mann du hast. Mhm. Ich lasse mich nicht so leicht bremsen, wenn ich die Hand erst einmal an den Pflug gelegt habe. Du sagst es, ein Pflug wäre nötig. Ich dachte, ich packe es an, bevor das Wetter bricht. Sonst wäre die Erde zu schwer. Und was hast du jetzt weiter vor? Tja, ich grabe alles um und... Ja. Und wenn ich mit dem Umgraben fertig bin, werde ich eben... Wirst du eben. Genau, was ich mir dachte. Keinerlei Plan. Oh, ich habe eine Menge Pläne. Eine Loggia, eine Sonnenterrasse, vielleicht sogar einen Swimmingpool. Jawohl, wenn du das Geld gefunden hast. Das Geld? Ja, das Geld. Nachdem du wie eine Wühlmaus den Garten durchsuchst. Nicky Solmans Geld. Ach so, das? Ja, das. Ich habe ja nichts dagegen, Richard. Aber wann wird das Zimmer tapeziert? Nach Beginn des Monsuns, Mem Sahib. Ich warte aber nicht mehr bis zum Herbst. Du versprichst es mir seit Wochen. Sobald ich bei der Hecke angekommen bin. Nein. Sobald ich die Reihe hier fertig habe. Nein. Aber darf ich vorher noch aufs Klo? Wenn du schnell machst. Ich hole die Spachteln. Oh. Hast du damals den Film über den Film Heinrich V. gesehen? Da haben sie einen Kran gebraucht, um die französischen Ritter in ihren schweren Rüstungen auf die Pferde zu laden. Jetzt weiß ich, was die Pferde gefühlt haben müssen. Tut dir der Rücken weh? Tis weh, weh. Jede Untertreibung ist fehl am Platz. Ich habe brüllende Schmerzen. Ich bin in Agonie. Du hast Muskelschmerzen vom Umgraben, das ist alles. Es muss sehr lange her sein, seit du das letzte Mal etwas umgegraben hast. Du hast wirklich Pawlowsche Reaktionen. Du brauchst nur einen Leimpinsel zu sehen. Schon bricht dir der Schweiß aus. Mach Schluss jetzt mit dem Unsinn. Also, es gibt zwei Methoden, eine Tapete von der Wand zu lösen. Man kann nach einer losen Ecke suchen und ziehen in der Hoffnung, dass man einen ganzen Streifen herunterbekommt. Oder man kann die Tapete so lange nass machen, bis sie sich abkratzen lässt, was mit sich bringt, dass du in Kürze über und über mit Briefmarken großen Stücken klebrigen Papiers bedeckt bist. Wir versuchen zuerst die einfache Methode. Aber gewiss doch. Da drüben an der Wandleiste, da ist so eine lose Stelle. Ziehen wir vorsichtig, vielleicht haben wir Glück. Hier meinst du? Jawohl. Also, sanft gezogen. Oh. Oh. Mein Gott. Richard. Oh. Richard. Da ist es. Oh mein Gott, da ist es. Hunderte von Scheinen an die Wand geklebt. Da hat es also versteckt. Unter der Tapete. Brillante Idee. Wie viele gibt es von den Lappen? Ich weiß nicht. Erbeutet hat er 100.000. Und du glaubst, die sind alle hier versteckt? Ich weiß es nicht. Wir müssen das ganze Haus abziehen. Wie hoch ist der Finderlohn? 10%. 10.000 Pfund. Oh, 10.000 Pfund! Ja, wir sind reich. Na, ich weiß nicht, ob viel übrig bleibt, bis wir dem Garten seinen unschuldigen Charme zurückgegeben und das Haus fachgemäß tapeziert haben. Fachgemäß? Wie soll ich das verstehen? Ich glaube, es wäre besser, Richard, uns Profis zu heuern. Meine Nerven halten sonst nicht durch. Und du bist ja sowieso zu beschäftigt. Aber womit bin ich zu beschäftigt? Mit der Loggia, der Sonnenterrasse, dem Swimmingpool. Oh. Ich will dir was sagen, Mandy. Ich glaube, das ist kein normales Rückenweh. Ich glaube, ich habe mir das Rückgrat ausgerenkt. Ich mache dir nachher ein schönes Pflaster aus 100-Pfund-Noten drauf. Aber erst wollen wir noch ein bisschen Tapeten ziehen. Das war das WDR-Kriminalhörspiel bei Goldmann Primo.